Abschnitt 12 aus Norwegische Volksmärchen 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen 2 von Peter Christen Asbjørnsen und Jorgen Engelbretzen Moe. Übersetzt von Friedrich Bresemann. Das Huhn, das nach dem Dovrefjeld wollte, damit nicht die Welt vergehen sollte. Es war einmal ein Huhn, das war abends auf eine Eiche geflogen und hatte sich da zur Ruhe gesetzt. In der Nacht träumte ihm, wenn es nicht nach dem Dovrefjeld käme, so müsste die Welt vergehen. Als es nun aufwachte, flog es sogleich herunter und machte sich auf den Weg. Wie es ein Ende gereist war, begegnete ihm ein Hahn. »Guten Tag, Hahn Pan«, sagte das Huhn. »Guten Tag, Huhn Puhn. Wo willst du hin so früh?« sagte der Hahn. »Oh, ich will nur nach dem Dovrefjeld, damit die Welt nicht vergehen soll«, sagte das Huhn. »Wer hat dir das gesagt, Huhn Puhn?« fragte der Hahn. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit dir gehen«, sagte der Hahn. Nun gingen beide ein weites Ende fort. Da begegnete ihnen eine Ente. »Guten Tag, Ente Pente«, sagte der Hahn. »Guten Tag, Herr Pan, wo willst du hin so früh?« sagte die Ente. »Ich will nach dem Dovrefjeld, damit nicht die Welt vergehen soll«, sagte der Hahn. »Wer hat dir das gesagt, Herr Pan?« »Huhn Puhn«, sagte der Hahn. »Wer hat es dir gesagt, Huhn Puhn?« fragte die Ente. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit euch«, sagte die Ente. Nun machten sie sich auf und gingen weiter. Da begegnete ihnen eine Gans. »Guten Tag, Gans Panz«, sagte die Ente. »Guten Tag, Ente Pente«, sagte die Gans. »Wo willst du hin so früh?« »Ich will nach dem Dovrefjeld, damit nicht die Welt vergehen soll«, sagte die Ente. »Wer hat dir das gesagt, Ente Pente?« fragte die Gans. »Hahn Pan«. »Wer hat es dir gesagt, Hahn Pan?« »Huhn Puhn?« »Woher weißt du es, Huhn Puhn?« fragte die Gans. »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Ich will mit euch«, sagte die Gans. Wie sie nun ein Ende weitergegangen waren, begegnete ihnen der Fuchs. »Guten Tag, Fuchs, Fuchs«, sagte die Gans. »Guten Tag, Gans Pans.« »Wo hinaus, Fuchs, Fuchs?« »Wo willst du hin, Gans Pans?« »Ich will nach dem Dovrefjeld, damit nicht die Welt vergehen soll.« »Wer hat dir das gesagt, Gans Pans?« fragte der Fuchs. »Ente Pente.« »Wer hat es dir gesagt, Ente Pente?« »Hahn Pan.« »Und wer hat es dir gesagt, Hahn Pan?« »Huhn Puhn.« »Und woher weißt du es, Huhn Puhn?« »Ich saß in der Eiche und träumte es die Nacht«, sagte das Huhn. »Oh, Schnack«, sagte der Fuchs, »die Welt vergeht nicht, wenn ihr auch nicht nach dem Dovrefjeld kommt. Geht lieber mit mir in meine Höhle, da sitzt ihr warm und gut.« Der Vorschlag gefiel den Reisenden, und sie gingen mit dem Fuchs in seine Höhle. Als sie aber dort ankamen, legte der Fuchs tüchtig nach im Kamin, so daß sie alle schläfrig wurden. Die Gans und die Ente setzten sich in einen Winkel, aber der Hahn und das Huhn flogen auf die Hühnersteige. Als die Gans und die Ente eingeschlafen waren, legte der Fuchs die Gans auf die Kohlen und briet sie. Wie es nun dem Huhn so sengerig roch, hüpfte es einen Stock höher und sagte so halb im Schlaf, »Pfui, wie's hier stinkt!« »Oh, Schnack«, sagte der Fuchs, »das ist bloß der Rauch im Schornstein. Halt nur dein Maul und schlaf ein.« Da schlief das Huhn wieder ein. Der Fuchs aber hatte kaum die Gans zu Leibe, so machte er es ebenso mit der Ente. Dem Huhn ward es wieder so sengerig riechen, und es flog daher noch ein Stock höher, indem es wieder sagte, »Pfui, wie's hier stinkt!« Da tat es aber zugleich die Augen auf und sah nun, dass der Fuchs die Gans und die Ente verzehrt hatte. Wie das Huhn das gewahr ward, flog es auf den höchsten Stock und guckte zum Schornstein hinaus. »Nein, Sieh mal einer die schönen Gänse, die da fliegen, sagte es zu dem Fuchs. Reineke hinaus und wollte sich einen fetten Braten holen. Da weckte das Huhn den Hahn und erzählte ihm, wie es der Gans Panz und der Ente Pente ergangen wäre. Darauf flogen Hahn Pan und Huhn Puhn hinaus durch den Schornstein. Und wären sie nicht nach dem Dorfjeld gekommen, so wär es aus gewesen mit der Welt. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jessi Dessau-Rosslau im August 2025.